Es kam ein Herr zum Schlösseli auf einem schönen Rösli. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Da lud die Frau zum Fenster aus und sagte, man ist nicht so und nimmer und nimmer und niemand ein als meine Kind. Und das Mädchen ist auf der Wäsche Kind. Hier hör auf seinen Rösseli, da zu der Frau im Schlösseli. Sind's gute Kind, sind's böse Kind, ach, liebe Frau, ach, sag ich mich, ho, ho, ho, ho, ho. In meiner Tasch viel folgsam Kind, da hab ich manche angewinnt, ho, ho, ho, ho, ho. Die Frau, sie sagt, ihr böse Kind, sie folge Mutter nicht geschickt, sind böse. Sind böse, die Frau, sie sagt, sind böse Kind, sie folgen, der Mutter nicht geschwind. Da sagt der Herr, so reich ich an dergleichen Kinder brauch ich gern, und rein auf seinen Röseli, weit weinen weg vom Schlösseli, hopp.